Unser Konzert neigt sich schon dem Ende. Es ist quasi das letzte Stück, was wir heute spielen. Quasi. Es tut uns leid, wir haben einen strengen Zeitplan. Ihr wisst ja, wie das ist mit den Festivals, alle dreiviertel Stunde eine neue Band. Alles andere ist unprofessionell. Stimmt's, Christoph? Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in the blue world. And all day and all night, everything he sees is just blue, like him, inside and outside. Blue his house and the blue little window and his blue Corvette. And everything he sees is just blue, like him and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da da da da da. Was wollt ihr denn hören? Besonderen Wunsch vereinzelter spielen wir noch ein Stück.